bist die Mutter unserer Erde. Wenn in den Herzen nur Schnee und Eis liegt, schenkst du uns Wärme. Und das kannst nur